Prophetische Andacht am 21.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Übertragene Gerechtigkeit. Heute früh konnte ich mich von einer bestimmten Bibelstelle gar nicht lösen. Darüber möchte ich reden. Römer 5. Ich lese es aus der Passion-Übersetzung vor. Unser Glaube in Jesus überträgt Gottes Gerechtigkeit auf uns und er erklärt uns nun für makellos. Das bedeutet, dass wir nun wahren und andauernden Frieden mit Gott genießen können. Und das alles, weil Jesus alles für uns getan hat. Schaut auf diese Wahrheit. Zunächst einmal, zwischen Gott und uns ist alles gut. Alles ist gut. Du bist angenommen und vollkommen wiederhergestellt worden. Gott hat nichts mehr gegen dich, gar nichts. Er sieht dich absolut vollkommen. Er erklärt uns für makellos. Er sieht uns nicht nur vollkommen, er erklärt uns für vollkommen. Wir müssen diese tiefe, tiefe Wahrheit ergreifen, dass zwischen Gott und uns alles wunderbar ist. Aber wenn wir irgendetwas als schlecht empfinden, geraten wir in Konflikt. Es ist wie zwischen zwei Menschen, wenn plötzlich irgendetwas zwischen uns steht. Das spüren wir. Und wir haben sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Wir haben dann ein sehr unangenehmes Gefühl. Viele Christen haben eins in ihrem Herzen noch nicht ergriffen, dass, wenn Gott auf dich schaut, er dich als makellos betrachtet. Er schaut dich nicht an und denkt, oh, das muss noch zurechtgerückt werden. Oh, da läuft etwas schief. Oh, das muss noch verändert werden. Gott sieht das gar nicht. Weißt du warum? Weil durch den wahren Glauben in das, was Jesus am Kreuz getan hat, die Gerechtigkeit Gottes auf dich übertragen wurde. Was ist Gerechtigkeit? Richtig zu sein, perfekt, du hast nie etwas Falsches getan. Gott ist vollkommen. Er hat nie etwas Falsches gemacht. Er ist zu 100% vollkommen und gerecht. Und Gott sagt, ich gebe dir meine Gerechtigkeit, ich übertrage sie dir durch den Glauben in Jesus Christus. Stellen wir uns vor, dass Gracie 10 Millionen Schulden hat und dass ich ihr Gläubiger bin. Ich übertrage 10 Millionen auf ihr Konto, die sie mir nun überweisen kann. Hat sie jetzt immer noch Schulden bei mir? Keinen einzigen Cent. Ich sehe sie und sage, sie hat keine Schulden mehr bei mir. Wir leben oft mit einem Denken in unseren Herzen, dass wir Gott noch etwas schulden. Das ist so tief in unserer menschlichen Natur drin, dass wir etwas gut machen wollen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Wir müssen diese Einstellung beginnen zu hassen. Denn wenn seine Gerechtigkeit auf mein Konto übertragen wurde, gibt es nichts mehr gut zu machen. Gott schaut auf dich und auf jeden von uns und sagt, du bist so vollkommen perfekt, wie ich es bin. Das ist beinahe schockierend, oder? Was müssen wir also noch gut machen? Nichts. Wir müssen nur begreifen, was Gerechtigkeit bedeutet und dass wir vollkommen gerecht sind. Sonst erfahren wir niemals die ganze Fülle Gottes, weil wir ständig versucht sind, noch irgendetwas vor Gott gut zu machen. Ich liebe es, stundenlang in der Bibel zu lesen. Ich liebe es, Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich liebe es, zu fasten. Ich liebe es, großzügig zu sein, den Armen zu geben und ins Reich Gottes zu investieren. Aber keins dieser Dinge macht mich vor Gott gerecht. Ich hatte es mir von Kind an angewöhnt, täglich in der Bibel zu lesen. Dann, vor etwa 20 Jahren, durchlebte ich eine sehr geschäftige Zeit. Ich erinnere mich, dass ich wohl eine Woche lang nicht mehr meine Bibel geöffnet habe, um darin zu lesen. Vielleicht ist das für manche von euch normal, für mich war es nicht normal. Eines Morgens setzte ich mich endlich hin, weil ich spürte, dass ich etwas Zeit mit Gott verbringen musste. Ich öffnete meine Bibel und ich spürte sofort dieses Gefühl von Schuld. Mein Gott, ich habe eine ganze Woche lang keine Zeit mit dir verbracht und nicht in der Bibel gelesen. Ich sagte etwas wie: Herr, es tut mir so leid, dass ich eine ganze Woche lang nicht in der Bibel gelesen und Zeit mit dir verbracht habe. Wisst ihr, was er sofort in meinem Herzen antwortete? Reinhard, was ist dein Problem? Ich brauche es nicht, dass du in der Bibel liest. Du liest sie nicht für mich. Du liest sie für dich selbst. Du verletzt mich damit gar nicht. Warum versuchst du dich bei mir zu entschuldigen? Mir wurde klar, wie religiös wir ganz schnell werden, wenn wir denken, wir tun etwas für Gott, wenn wir in der Bibel lesen. Meinst du wirklich, du tust Gott einen Gefallen, wenn du deine Bibel aufschlägst? Denk darüber nach. Die Religion lehrt uns, dass Gott unsere Gebete braucht, weil er sonst nicht handeln kann. Ist das wahr? Ist Gott wirklich beschränkt auf das, was ich tue, damit er etwas tun kann? Schaut, wie nett wir all unsere religiösen Übungen erklärt haben. Es sind bestimmt gute geistliche Übungen. Aber wie oder warum wir sie ausführen, das ist so falsch. Wir müssen fasten, damit Gott seinen Arm bewegt. Braucht Gott mein Fasten? Die Wahrheit ist, dass Gott nichts von alledem braucht, was du hast oder tun kannst. Aber wir brauchen alles, was er hat und tun kann. Wenn wir das verstehen, verändert sich unsere Beziehung zu Gott. Wir können eine Beziehung zu Gott haben, die immer den Leistungsgedanken als Grundlage hat. Ich leiste etwas und dann nimmt er mich an. Ich leiste etwas, dann antwortet er mir. Ich bete, dann reagiert er. Ich faste, daraufhin bewegt er sich. So funktionierte der alte Bund. Aber den alten Bund gibt's nicht mehr, mein Freund. Wir leben in einem absolut neuen Bund mit unserem wunderbaren Gott. Und Jesus Christus hat das für uns möglich gemacht. Jetzt ist es also nicht mehr so, dass wir etwas tun und Gott darauf reagiert. Jetzt ist es umgekehrt. Gott hat schon alles durch Jesus Christus vollbracht und wir brauchen nur darauf zu reagieren. Wenn wir also begreifen, dass unser Leben nichts anderes als eine andauernde Reaktion auf das vollkommene Werk Jesu ist, wird sich für uns alles ändern. Denn dann schaue ich nicht mehr auf das, was ich tun kann, sondern Jesus hat alles für mich vollbracht. Diese Wahrheit ist so tief. Alles, was ich tun muss, ist zu reagieren. Ich schaue aufs Kreuz und sehe, was dort geschehen ist und reagiere darauf. Gott hat also seine Gerechtigkeit auf mein Konto übertragen, durch Jesus. Ich bin also vollkommen gerecht vor Gott. Oh Reinhard, das mag für dich gelten. Du liebst Gott so sehr und du tust so viele gute Dinge. Du rettest viele Kinder. Oh Leute, ich bin eine genauso normale Person wie jeder von euch. Wir sind alle Menschen. Der Unterschied ist, manche von uns haben die Wahrheit mit ihren Herzen ergriffen, wer wir sind. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du auch so handeln. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen gerechtem Handeln und der Tatsache, gerecht zu sein. Wir sind gerecht. Das bedeutet aber nicht, dass wir immer gerecht handeln. Die Wahrheit ist, dass wir manchmal falsch handeln. In der IPS am vergangenen Wochenende sagte ich: Wir geben uns und den Menschen um uns herum die falsche Identität. Denn wir betrachten unsere Identität durch unser Handeln und nicht durch das, was am Kreuz geschehen ist. Ich habe einen Hund, der heißt Shadow. Er ist gerade irgendwo unten. Mein Hund bellt. Warum bellt er? Weil er ein Hund ist. Aber ob er gerade bellt oder auch nicht, er bleibt ein Hund. Wenn ich nun belle wie ein Hund, werde ich dadurch ein Hund? Nein. Aber was aber machen wir mit uns? Wir begehen eine Sünde und verdammen uns zutiefst. Wir denken, wir hätten keine Gnade mehr verdient. Wir machen also etwas falsch und nehmen die Identität eines schlechten Menschen an. Jemand stiehlt und wir geben ihm die Identität eines Diebs. Ist diese Identität wahr? Schaut, durch Jesus Christus hast du die gerechte Natur Gottes. Ich als Mensch soll nicht bellen, sondern sprechen, denn das ist meine Art zu kommunizieren. Aber wenn ich belle, verändert das doch nicht meine Natur. In christlichen Kreisen beginnt das schon in der Kindheit. Kinder entwickeln ihre Identität aufgrund dessen, was sie getan haben. Böses Kind, braves Kind. Warum können wir nicht sagen, du bist ein gutes Kind, aber du hast etwas falsch gemacht? Warum verknüpfen wir das Verhalten immer mit der Identität? Oh, er ist so ein braves Baby, er schläft den ganzen Tag. Ach, er ist so ein schlimmes Baby, er schläft überhaupt nicht. Wir beginnen schon im frühen Kindesalter, unsere Identität von unserem Verhalten abhängig zu machen. Das geht dann in unserem Christenleben so weiter. Wenn wir ein Christ geworden sind, wird weiterhin unsere Identität mit dem verbunden, was wir tun. Ergreife diese kraftvolle Wahrheit. Deine Identität wird immer das sein, was du als Identität empfängst. Dein Verhalten wird nie deine Identität sein, sondern dein Verhalten wird sich immer nach dem richten, was du von dir denkst oder was dir über dich gesagt wurde. Ab dem Augenblick, wo du Jesus Christus angenommen hast, ist deine Identität, dass du vollkommen gerecht bist. Ergreife das in deinem Herzen und danke Gott jeden Morgen dafür, dass du absolut und vollkommen gerecht bist. Dein Herz muss davon überzeugt sein, dass du diese vollkommene Gerechtigkeit Gottes bist. Gerecht wie Gott. Absolut gerecht. Gottgleich. Ist das nicht Gotteslästerung? Nein, das ist eine biblische Wahrheit. Wenn du das in deinem Herzen wirklich ergreifst, wird sich dein Verhalten ändern. Denn dann wirst du so handeln, wie du wirklich bist. Gerechte Menschen werden gerecht handeln. Menschen, die denken, dass sie immer versagen, werden immer versagen. Das ist die Kraft deines Herzens. Wir geben so viel Zeit, Kraft und Geld dafür aus, zu versuchen, unser Verhalten zu ändern. Und wir stellen immer wieder fest, dass das alles nichts gebracht hat. Denn die Auffassung in deinem Herzen hat sich nicht verändert. Wenn du diese Wahrheit also in deinem Herzen ergreifst, und das ist deine persönliche Verantwortung, dass du genauso gerecht bist wie Gott, weil er seine eigene Gerechtigkeit auf dich übertragen hat, was wird geschehen? Je mehr du diese Wahrheit begriffen hast, desto gerechter wirst du handeln. Und wenn du etwas getan hast, was nicht Gottes Gerechtigkeit entspricht, wirst du das sofort erkennen und bei Gott Buße darüber tun, denn du weißt, dass das nicht deiner Natur entspricht und du kannst Gott einfach für seine Vergebung danken. Du wirst nie mehr in Selbstmitleid versinken, noch darüber nachdenken, wie gerecht du selbst vor Gott bist. Du wirst nie mehr in Schuld und Verdammnis leben, weil du weißt, wie gerecht du in Christus bist. Also hör auf, die Dinge vor Gott ins rechte Licht bringen zu wollen. Du bist vor Gott bereits vollkommen gerecht. Du musst über dich selbst deklarieren, was er über dich längst deklariert hat, und zwar nicht, weil du so genial bist, sondern weil Jesus es am Kreuz vollbracht hat. Was ist das Ergebnis, wenn wir diese Wahrheit mit unserem Herzen ergriffen haben? In Römer 1,1 steht: Das bedeutet, dass wir nun wahren und andauernden Frieden mit Gott genießen können. Wir probieren so viel aus, um Frieden zu erleben. Ich möchte euch ein kleines Geheimnis verraten. Du wirst keinen Frieden mit den Menschen um dich herum haben, wenn du nicht vorher dauerhaft in wahrem Frieden mit Gott lebst. Ich möchte sogar noch weitergehen. Menschen, die keinen Frieden mit Gott haben, werden nie Frieden mit sich selbst haben. Sie werden sich selbst nicht lieben. Oh, ich werde das nie verstehen. Oh, niemand mag mich wirklich. Ich werde das nie richtig machen. Eigentlich spiegeln sie sich selbst ihre eigene Einstellung in ihrem täglichen Leben und in ihrer Begegnung mit Menschen. So schauen sie sich an und denken, dass sie ein ständiger Fehler sind. Auf diese Weise können wir weder Beziehungen mit anderen leben, noch kommen wir mit uns selbst wirklich klar. Wir leben ohne Frieden mit uns selbst und mit anderen. Und genau das ist es, was Jesus meinte, als er sagte: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schau, ein gutes Selbstgefühl und guter Umgang mit anderen hängt damit zusammen, wie du dich selbst siehst. Wenn du dich vor Gott nicht gerecht fühlst, hast du keinen Frieden mit Gott. Der Humanismus hat hier etwas Schreckliches angerichtet. Er hat den Menschen weisgemacht, dass sie alles aus ihrer eigenen Kraft erreichen können. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Deshalb stehen diejenigen auf der Gewinnerseite, die stark sind. Und die Leute, die schwach sind, befinden sich automatisch auf der Verliererseite des Lebens. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium sagt, dass jeder Mensch auf der Erde genau die gleichen Möglichkeiten und Vorteile bei Gott hat. Ich wurde gerecht gemacht mit ihm und durch ihn. Das ist mein Wert und meine Identität. Wenn wir nicht den Ausgleich durch Jesus in Anspruch nehmen, sind wir ohne Ausnahme damit beschäftigt, uns gut darzustellen und aus eigener Kraft etwas erreichen zu wollen. Das führt zu viel Frustration. Aber Reinhard, ich bin doch stark, ich schaffe das. Es wird nie funktionieren, außer durch Jesus. Gott gab dir seine Gerechtigkeit nicht, weil er dich so gern hat. Er gab dir seine Gerechtigkeit, weil du deinen Glauben auf Jesus Christus gesetzt hast. 2. Korinther 5 sagt: Jesus, der keine Sünde kannte, wurde für mich zur Sünde gemacht, damit ich Gottes Natur der Gerechtigkeit habe in ihm. Also nimm Jesus nie heraus aus deinem Leben. Du musst diese Lüge zurückweisen, dass du nicht richtig bist vor Gott, dass du sündig bist vor ihm und dass du immer noch etwas tun musst, um diese gerechte Natur von ihm zu erhalten. Das Christentum baut nicht auf Leistung auf. Ich handle vor Gott, weil er mich zuerst angenommen hat. Das ist meine direkte Reaktion auf das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Was geschieht? Wenn ich endlich verstehe, dass dies die Kraft des Kreuzes ist, dass alles vollbracht ist, dass ich gerecht vor Gott bin und alles gut ist, dann werde ich Frieden mit mir selbst haben, dann werde ich Frieden mit meinen Nächsten haben. Also, Gott hat schon alles getan. Du brauchst diese Wahrheit nur im Glauben anzunehmen und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass alles einfach gut ist und Gott dich so sieht, dann lebst du in vollkommenem Frieden. Jesus hat das Problem gelöst. Dann brauchst du Frieden mit dir selbst. In Jesus hast du ihn. In ihm kannst du auch in völligem Frieden mit deinen Nächsten leben. Und das sogar, wenn du gerade nicht so handelst, wie du es tun solltest. Deine Identität hängt nie mehr davon ab, wie du handelst. Alles ist durch Jesus geregelt worden. Du brauchst es nur ergreifen. Jesus ist derjenige, der vollkommen ist und alles vollbracht hat. Wenn du in diesen vollkommenen Frieden eingetreten bist, wird dieser Friede durch dich fließen. Das hat er über uns deklariert. Ich bin jetzt gerecht und in Frieden. Das ist solch eine kraftvolle Wahrheit. Durch das Kreuz haben wir Gerechtigkeit von Gott empfangen. Begreife, dass das deine Wahrheit ist. Vor Gott bist du vollkommen und im Frieden. Das überträgt sich auch auf dein Verhalten anderen gegenüber und es spiegelt sich natürlich in deiner Beziehung zu Gott. Fang also deinen Tag nicht mehr damit an, irgendetwas zu beten oder zu tun, um Gott dazu zu bewegen, etwas für dich zu tun. Beginne deinen Tag, indem du Gott dafür dankst, dass er durch Jesus seine Gerechtigkeit auf dich übertragen hat. Danke fürs Zuhören.